Das letzte ist die Darstellung vom gesellschaftlichen Stand, der nicht einfach Verklärung Ideologie ist, sondern der aus den unmittelbar erlebten Straßenbildern, Lebensumständen selber hervortritt. Das ist das, was Benjamin mit einem Begriff von Marx mit Phantasmagorie fasst. Die Situationisten verwenden das Wort Spektakel. In der ersten Nummer der Zeitschrift Karoshi von vor glaube ich 2 Jahren wird eine unmittelbare Beziehung hergestellt. Gleich Benjamin deutet de Boer den Kapitalismus in seiner phantasmagorischen Gestalt als Schlaf. Bei Benjamin war es der Traum zum Erwachen hin, der süße Traumschlaf des 19. Jahrhunderts, aus dem die Menschen im 20. Jahrhundert mit dem Weckruf des Terrors gerissen wurden. Dagegen diagnostizierte Boer einen Albtraum, der den geschehenen Terror vergessen machen soll. Zitat bevor: Das Spektakel ist der schlechte Traum der gefesselten modernen Gesellschaft, der schließlich nur ihren Wunsch zu schlafen ausdrückt. Das Spektakel ist der Wächter dieses Schlafes. Also merkwürdigerweise übereinstimmende Aussagen, wobei allerdings, wie man sieht, bei Bewohnern dieses Elementes zum Erwachen drängen, ausgefixt ist. Sie schlafen ewig weiter, wenn man so lässt. Das wären also die 3 Punkte, die zu überprüfen wären. In welchen Formen hat Benjamin vorweggenommen die Zertrümmerung, wie er oft martialisch sagt, der einzelnen Wissensgebiete, in welchem Punkt, wie verhalten sich Phantasmagorie bei ihm, Spektakel bei den Situs zueinander und wie sieht Benjamin eigentlich das oft berufene Proletariat? Zu Punkt 1, Zerschlagung der Einzelwissenschaften. Ein bekannterer Autor hat kürzlich Lukács zitiert und in dem ist das so, dass nichts zerschlagen werden muss, sondern dass im Grunde aus einer Uranschauung alles entwickelt wird. Ich zitiere: Alle Wissenschaften sollen aufgelöst werden in die eine Wissenschaft von der Geschichte, um mit dieser wissenschaftlichen Methode alles und jedes materialistisch als prozessierende Widersprüchlichkeit und als Negation seiner eigenen Negation als Sein für anderes aufzuzeigen. Das ist im Grunde die Vorstellung ohne Zerschlagen. Man hat seinen Ausgangspunkt, zieht die Fäden und kommt von diesem einen Punkt bis zu den entferntesten Erkenntnissen. Real gesehen hatte Benjamin natürlich durch seine Erfahrungen mit der eigenen Wissenschaft und die Situationisten die Vorstellung, dass tatsächlich der Raum der Wissenschaft vollkommen besetzt ist von den Universitäten. Ich habe es in dem Blatt nochmal geschrieben, hier in Frankfurt ist es Benjamin passiert, dass seine Trauerspielarbeit wegen Unverständlichkeit als Habilitationsarbeit zurückgewiesen wurde, wobei übrigens auch sein späterer Döner Horkheimer ganz verschämt mit unterschrieben hat, er hätte es auch nicht kapiert. Die Situationisten sind natürlich